Facebook hat ein Problem. Der Mobilmarkt explodiert und irgendwie scheint es Facebook nicht zu gelingen, dass es davon profitiert. Im Mobilbereich verdient das Unternehmen kaum Geld, obwohl immer mehr Smartphones und Tablets benutzt werden. Jetzt hat Facebook eine neue App entwickelt, die sich Home nennt und die den Markt aufwirbeln soll. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Internet-Experten Jörg Schieb. Guten Tag. Guten Tag, grüß Sie. Herr Schieb, lange wurde doch gemunkelt, Facebook könne sogar ein eigenes Handy, Smartphone bauen. Das ist nun wohl doch nicht der Fall. Was kann Home? Ja, ist in der Tat nicht der Fall. Anscheinend ist das nicht wirtschaftlich. So ein Handy herzustellen kostet ja auch sehr viel Geld. Aber dass es in die Richtung Mobilbereich gehen musste oder muss, das war klar. Und Home ist jetzt so eine Art Zwischenlösung. Man versucht also ein Smartphone zu kapern und die Kontrolle über das Gerät zu bekommen, ohne das Gerät selber bauen zu müssen. Home ist eine App, aber keine typische App, weil sich diese App sehr tief in das Betriebssystem Android reinbegibt und alle Funktionen, die es normalerweise auf dem Handy gibt, nach hinten verschiebt. Die sind zwar noch da, aber die werden in den Hintergrund geschoben und alles, was Facebook betrifft, gerät in den Vordergrund. Das heißt also, das Handy, das Smartphone wird zu einem regelrechten Facebook-Smartphone. Wenn Freunde was posten, sehen wir das. Wenn Freunde Fotos hochladen, sehen wir das. Wenn wir chatten wollen, können wir das machen. Alle Funktionen von Facebook sind im Vordergrund. Alle anderen Dinge können wir auch machen. Allerdings müssen wir dann durch Untermenüs gehen und das ist die klare Zielrichtung von Mark Zuckerberg. Sie wollen also ausprobieren, ob es funktioniert, uns Usern die Smartphones sozusagen aus den Händen zu reißen und ihnen die Kontrolle zu übergeben. Also so viel zu den Risiken und Nebenwirkungen dieses neuen Apps Home. Auf welchen Geräten läuft das denn genau und was müsste ich machen, wenn ich das überhaupt unbedingt haben wollte? Ja, da fragt man sich, wer will das haben? Es gibt sicher bei 1 Milliarde User den einen oder anderen, also 1 Milliarde User, die Facebook benutzen, die das vielleicht dann doch schick finden. Man braucht dafür definitiv ein Android-Smartphone. Android ist das am meisten verbreitete Betriebssystem unter den Smartphones. Das ist ja das Betriebssystem von Google. Man braucht aber ein Smartphone. Mit den Tablets funktioniert das noch nicht. Das ist aber das einzige Gerät, auf dem es geht. Und dann müssen Sie ab Ende der Woche, ab da steht die App nämlich zur Verfügung, diese App laden und auf Ihrem Gerät installieren, sofern das Gerät auch mit dieser App überhaupt funktioniert. Das klappt nämlich nicht mit jedem Gerät. Und dann können Sie im Grunde genommen loslegen. Mit dem iPhone und iPad von Apple wird es definitiv nicht funktionieren. Da ist das undenkbar, weil Apple nicht zulassen würde und auch nicht zulassen wird, dass Facebook hingeht und sich so tief in das Betriebssystem reinbegibt und das verändert und verankert. Und das gilt eigentlich genauso auch für die Geräte von Microsoft, also die Windows Mobile Phones. Die werden das auch nicht anbieten können, sodass man sagen muss, dieses Home, diese Home-App ist schon beschränkt auf die Smartphones mit Android-Betriebssystem, also kein großer Wurf in dem Sinne, dass man das auf jedem Gerät wird sehen können, nur Android-Geräte. Also kein großer Wurf, aber was will Facebook damit dann überhaupt bezwecken? Sie wollen natürlich schon ausprobieren, ob sie es schaffen, die Nutzer noch intensiver an sich zu binden, denn das ist ja das große Problem. Alles wechselt in den Mobilbereich. Der Mobilbereich ist der Wachstumsbereich Nummer 1. Da tut sich am meisten, da kann man viel Geld verdienen. Bislang gelingt das Facebook allerdings nicht. Von daher versuchen sie, halt noch mehr Nutzungszeit von den Benutzern abzugreifen, eben auf den Mobilgeräten, egal welches Mittel. Und das ist halt ein mögliches Mittel. Das ist schon richtig, wenn man diese App benutzt auf seinem Gerät, dann hat man natürlich den Effekt, dass man plötzlich nicht nur ab und zu bei Facebook ist, sondern man ist ständig bei Facebook. Also Facebook sammelt Daten. Facebook erfährt mehr über mich. Facebook kann mir mehr Werbung präsentieren. Das heißt, wenn die App genutzt wird, profitiert Facebook davon definitiv, weil Facebook ist an Daten interessiert und ist natürlich daran interessiert, Werbung zu präsentieren und damit verdient man dann mehr Geld. Also Sie haben ja nun schon sämtliche Risiken und Nebenwirkungen so genannt, dass ich, wenn ich das ganz ehrlich sagen darf, wirklich kein besonders großes Interesse darauf hätte, mir das aufzuladen. Wer kritisiert denn außer Ihnen in dieser ja sehr gründlich analytischen Rezension, wenn wir das jetzt nennen können, möglicherweise noch? Also Datenschützer haben natürlich sofort Sorgenfalten auf der Stirn, das ist ganz klar, weil wir gerade von Facebook wissen, die geben sich sehr bedeckt und die erklären nicht gerne, welche Daten sie überhaupt erheben, was sie damit anstellen und sind sehr schwierig im Umgang. Wenn da jetzt noch mehr Daten landen, dann macht das Datenschützern ein großes Problem. Aber nicht nur die deutschen Datenschützer, die immer die ersten sind, die ansonsten Sorgen haben, sehen das problematisch. Durchaus auch Technik-Blogger aus den USA, aber auch hierzulande natürlich, können diese App App eigentlich nicht so furchtbar viel abgewinnen, weil im Grunde genommen profitiert eben nur Facebook davon und nicht so sehr die User, es sei denn, man ist ein glasklarer und starker Facebook-Fan. Und Sie jetzt in zwei Sätzen, Jörg Schied, wie sehen Sie die Erfolgschancen für Home? Würden Sie da bei Facebook Aktien verkaufen? Also das würde ich nicht wegen dieser App Home machen. Ich glaube, die Idee ist im Grunde genommen gar nicht mal schlecht, weil ein eigenes Handy wollen sie ja nicht bauen. Aber ich denke, es wird nur ganz wenige Menschen geben, die sich überzeugen lassen, diese App auf ihr Handy zu holen, eben weil es bedeutet, dass man nahezu die komplette Kontrolle von dem Smartphone abgibt. Von daher glaube ich, ein Riesenerfolg wird das nicht. Jörg Schieb war das zur neuen Facebook-App Home. Vielen Dank, Herr Schieb. Und das war das Radiofeuilleton mit Klaus Bokatzky und Andreas Müller. Und wir danken Ihnen fürs Zuhören, wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und verweisen natürlich auf die Ortszeit, die gleich nach den Nachrichten kommt. Und zwar beschäftigt sich Heidrun Wimmersberg selbstverständlich ausgiebig mit dem Tod von Margaret Thatcher.